Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir machen mal wieder Netzstimmen. Heute mit dem Henry Werner, der sozusagen die Sales online und offline revolutioniert, dadurch, dass wir uns einfach nur noch oder dass der Kunde sich einfach nur noch zu dem durchklickt, was er dann am Schluss kaufen will. Das klingt jetzt ganz wild. Also nach dem Online-Shopping habe ich auch schon gehört. Aber das ist, finde ich, ziemlich spannend. Und dann habe ich gedacht, wir quatschen mal mit Henry zusammen. Hallo Henry, wer bist du und was machst du? Also danke Oliver für die Vorstellung. Freue mich sehr auf jeden Fall hier zu sein. Also ich bin der Henry. Ich bin seit 3 Jahren im Prinzip selbstständig im Marketingbereich und bin über einige Stationen dann bei dem Thema Präsentation gelandet. Das ist es erstmal im Kern, was wir machen. Und das hat angefangen mit PowerPoints, mit klassischen PowerPoint-Präsentationen, die sich dann im Laufe der Zeit für Unternehmen aber zu modularen und interaktiven Präsentationen entwickelt haben, weil alle hassen PowerPoint, also keiner mag es irgendwie Präsentationen zu, ja, präsentiert zu bekommen oder auch Also selber Hände zu hoch, erstellen. wer von denen, die gerade zuhören, mag PowerPoint? Shaped Genau. euch. In diesem Sinne haben wir uns dann überlegt, wie kann man das denn für die B2B-Welt einfach neuer denken, weil ich denke, da gibt es einfach ganz, ganz viele Unternehmen, die, was die Präsentation angeht, auf jeden Fall ein großes Potenzial haben, im Sales dann das Ganze auch besser zu kommunizieren. Und das machen wir mittlerweile. Das Produkt heißt Slide Funnels und damit sind wir aktuell unterwegs und relativ erfolgreich, genau. Genau, finden wir unter slidefunnels.de mit Bindestrich Punkt mit com. ohne Slidefunnels.com. slidefunnels.com als Slide Funnel, als Slide wie ja genau Wie die und Folie und Funnels wie Funnels Funnels. Genau, es funnels.com. sind keine Funnels so in dem Sinne, dass es jetzt hier Ad, Landing Page und dann Genau, irgendwie erst das noch. war so der erste, als ich den Namen gehört habe, habe ich gedacht, aha, noch mal jemand, der Funnels baut. Ich rede trotzdem mal mit ihm, ja, so nach dem Motto. Ja. Und war dann also positiv überrascht, dass es nicht um das übliche Vollstopfen von irgendwelchen Sales Funnels geht. Schlussendlich geht es natürlich schon darum, die Sales zu machen. Aber ja, vielleicht beschreib mal, welches Problem bei Präsentationen ihr identifiziert habt und wie ihr das löst. Genau. Also klassische Präsentationen und Präsentationsformate, die kommen ja in verschiedenen Varianten. Also egal, ob es jetzt eine PDF ist, eine tatsächliche PowerPoint oder auch auf Webseiten oder in Videos werden Dinge präsentiert, werden Infos transportiert. Und die Art, wie die Information präsentiert wird, ist meistens linear. Das heißt, eine Information oder eine Reihe an Informationen wird immer in einer bestimmten Reihenfolge dem Gegenüber vermittelt. Und das macht im Marketing-Kontext meistens recht wenig Sinn oder im Vertriebskontext, wenn man versuchen will, Lösungen zu Problemen zu bringen beim Kunden. Weil klar, man hat immer eine Zielgruppe, aber innerhalb der Zielgruppe gibt es trotzdem verschiedene Avatare, verschiedene Also, Typen mit aber ich mache mal ein verschiedenen blödes Beispiel, Wünschen. ja. So, es gibt Produkt A, B und C. Produkt A hat folgende Eigenschaften, und das kriegen Sie so und so schnell und das kostet das. Produkt B hat folgende Eigenschaften und so weiter und so fort. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer für Produkt A, B und C gleichermaßen interessiert, ist nahe Null, weil die drei Produkte ja ganz verschiedene Zielgruppen haben, ne? Jetzt könnte natürlich ein sehr guter Verkäufer hätte das vorher schon in einer Art Vorqualifizierung rausgefunden und hätte Das, die genau. Präsentation schon so zusammengebaut, dass vielleicht nur Produkt C überhaupt präsentiert wird. Auf der anderen Seite hat er vielleicht ein bisschen Angst und präsentiert A und B doch mit, weil er sagt, na ja, wenn Sie C nicht kaufen, kaufen Sie vielleicht A oder B. Ne? Also das heißt, er müsste vorab wirklich genau wissen, wie tickt mein Kunde? Was interessiert den nicht? Und Der gute müsste Verkäufer eigentlich macht das auch jedes immer Mal. noch. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Ja. der Slide-Funnel kann das übernehmen, diese Vorqualifizierung, und kann natürlich, man kann das natürlich auch vor einem Gespräch dem Kunden zur Verfügung stellen, etc. Und das als dieses, was jetzt auch immer mehr kommt im B2B-Vertrieb, das Thema Self-Serve, also dem Kunden selber die Ja. Möglichkeit geben, sich durchzuklicken. Ja, das ist auch ein Punkt. Trotzdem, selbst wenn der Kunde vorqualifiziert ist, kann man im Gespräch einfach flexibler und dynamischer dem Kunden genau das zeigen, was er sehen will oder was für den Kunden relevant ist. Genau eben ohne diese Bastelarbeit vorher, genau eben ohne die Präsentation anpassen zu müssen vor jedem Termin, was du jetzt angesprochen hast. Also man kann Da ist sagen, eben das. die Präsentation passt sich sozusagen selbst an das Interesse des Kunden an, was der gerade wissen will. Also wenn der eine Frage zu, keine Ahnung, Service-Leveln hat, dann kann die präsentierende Salesperson ganz schnell an die Stelle in der Präsentation klicken, wo es zum Beispiel darum geht. Sagen wir jetzt mal, oder Garantie Genau. oder Genau. whatever, ja. Genau. Wir haben so einen groben Leitspruch, der sagt, jede Info in unter 5 Klicks erreichbar. Ne. Heißt, wir versuchen immer den Aufbau so mit dem Kunden gemeinsam aufzubauen, dass wir da, sage ich jetzt mal, jede Info verfügbar haben in unter 5 Klicks. Ne? Manchmal geht das nicht ganz, aber das ist so der grobe Leitfaden. Und der große Punkt, wieso man überhaupt Präsentationen verwenden sollte und warum dieses Format besser ist als das, was bisher besteht, ist, dass man einfach immer mehr darauf achten muss, dass Angebot und Nutzen wirklich gut kommuniziert wird, dass es beim Kunden ankommt, dass die Leistung verstanden wird, weil nur so kommt man aus einem Preisgespräch raus oder aus der Preisdebatte, aus dem Preiskampf, löst sich aus der Vergleichbarkeit und redet mit dem Kunden wirklich über Nutzen und Ergebnis. Und deswegen muss das sauber rübergebracht werden. Und da gibt es eben gerade für verschiedene Avatare, Use Cases, Zielgruppen, Industrien und Produkte, ist deshalb schon da die beste Lösung, was wir jetzt auch bei unseren Kunden gesehen haben, das so umzusetzen. Genau. Also es gibt ja diesen einen Fehler von Verkäufern, die sozusagen sehr stark an den Eigenschaften von ihrem Produkt hängen, Genau. ja. Also Sie wollen ein Auto kaufen, wollen Sie jetzt ein Vier- oder ein Sechszylinder? Und da würde ich dann schon sagen, keine Ahnung, ja? Ja, Das das soll ist fahren, ja. Und wenn dieses. der müsste mich fragen, wie weit fahren Sie? Fahren Familienauto? Wie viel Platz brauchen Sie? Müssen Sie gelegentlich Sachen transportieren? Whatever. Also er müsste mich fragen, welchen Nutzen will ich von dem Auto zum Beispiel jetzt haben, ja? Oder welche Marken finden Sie gut und welche finden Sie vollkommen indiskutabel? Oder irgendwie sowas. Und nicht sagen, ja, so und so viel Zylinder, so und so viel Verbrauch, so und so viel PS. Ja, und viele Leute sind auf dieser Produkteigenschaft. Und das hat mir bei eurem Konzept auch gefallen, dass es wirklich darum geht, sozusagen abzufragen oder rauszufinden, was will der Kunde für Nutzen haben? Weil in der Tat, sage ich auch immer, den Kunden interessiert nicht, wie lange du brauchst, den interessiert nicht, was deine Materialien kosten, den interessiert auch nicht, wie viel Kilopond irgendwas hat oder wie viel, ja, also außer jetzt in sehr technischen Zusammenhängen sind irgendwelche technischen Parameter wichtig, sondern eigentlich interessiert den nur, mach das Ding, was ich will, zu einem Preis, der für mich okay ist. Ja. Genau, also es ist im Prinzip genau das. Der Nutzen muss einfach rübergebracht werden und dieses klassische Feature-Benefit-Thema, in den Features drin, irgendwas zu verkaufen, funktioniert meistens nicht. Man muss immer sich auf das fokussieren, natürlich, was der Kunde davon hat. Und deswegen beauftragen uns auch viele unserer Kunden, weil sie aufgrund der teilweise jahrzehntelangen Erfahrung in der Branche oder innerhalb der Unternehmensgruppe da drin sind, dass sie einfach durch so viel Betriebsblindheit in dem Sinne, durch so viel Stecken in dem gleichen Thema nur noch an Features denken können und so tief im Produkt drin sind, dass es gut tut, wenn jemand von außen extern einfach mal drauf schaut und das Ganze unvoreingenommen sich anschaut und das dann klar auf den Punkt bringen kann, diese ganzen Floskeln und Buzzwords wegmacht und ganz klar auf den Nutzen kommt. Und das ist auch der Kern unserer Arbeit. Also wenn jetzt jemand denkt, okay, die machen modulare Präsentationen, die sind eine junge Truppe Designer, ja, und machen Design-Sachen. Das ist ein Teil der Dienstleistung, dass wir Premium-Design machen für unsere Kunden. Aber das viel Wichtigere, was davor kommt, ist das auf den Punkt kommen, was das Produkt für den Kunden ausmacht und was die USPs sind, für die der Kunde bereit ist, einen Preis zu zahlen. Jetzt haben wir ja beschlossen, obwohl es auch eine Videovariante hiervon gibt, nett zu den Podcast-Hörern zu sein und hier jetzt nicht zu zeigen, wie das aussieht. Ja, ihr könnt ja einfach mal auf Slidefunnels, ne? .com Slidefunnels gehen, mit S, genau. Entschuldigung, slidefunnels.com gehen und euch das anschauen. Da gibt es sicher ein paar schöne Beispiele. Aber für die, die jetzt gerade keinen Bildschirm vor sich haben und auch nicht hingucken wollen, weil sie am Joggen sind oder sonst irgendwas, wie sieht das Resultat? Ja, oder sollen wir erst überlegen, ja, wir erzählen jetzt mal, wie das Resultat aussieht, und dann gehen wir vielleicht nur mal in einer Schleife zurück und sagen, okay, du hast jetzt einen neuen Kunden, wie gehst du vor? Ja, also lass uns erst mal schauen, wie sieht das aus, was der Kunde dann kriegt, vielleicht anhand von einem Beispiel oder ja. Also das Format ist, wie gesagt, eine Slide. Also wirklich einfach ein Bildschirm, ein Frame, sage ich jetzt mal, auf einer Website. Du musst nicht scrollen, um mehr Infos zu entdecken. Du hast alles auf einen Blick. Wir machen das Ganze natürlich einmal in dem klassischen Desktop-Format. Wir machen aber mittlerweile auch mobil Slide-Funnels. Das heißt, du hast dann quasi die mobil optimierte Variante. Das heißt, wir können es auch responsive machen. Das ist auch sehr, sehr cool. Und dann bist du im Prinzip. Also er macht es da, ist es dann in einem Design oder macht ihr zwei Varianten? Wir machen zwei Varianten, aber es passt sich automatisch an, je nachdem, ob dein Bildschirm zum Beispiel auch drehst am Handy oder auf Okay. welchem Gerät du halt drauf zugreifst. Also Okay, es das ist erkennt cool. automatisch, welche Ja. Variante das ist. Also wir haben Das ein heißt, du hast es. rechteckiges Dingsbums im Hoch- oder Genau. Querformat Wir haben eine und rechteckige Folie und darauf sind Inhalte drauf. Ja, wir haben das Ganze designt, wie es auch immer aussieht. Es gibt natürlich Visualisierung, Texte, Icons, Kacheln und da Buttons, wo man dann teilweise draufklicken kann. Und dann sieht man eigentlich immer direkt, was ist hier die Info auf der Slide und wie kann ich weiterklicken. Ja, meistens hat man oben links irgendwie noch ein Haus-Icon, wo man dann zurück auf das Hauptmenü kommt und dann halt im ja. Prinzip noch eine kleine Navigationsleiste. Das heißt, es ist quasi wie eine Mischung aus PowerPoint, Website und App. Du hast die Modularität von der Webseite, dass es irgendwie so Menüs gibt und Unterseiten noch irgendwo gibt. Aber das Ganze ist halt im Format einer Slide. Also das ist der PowerPoint-Aspekt. Und es hat aber auch diese Interaktion und die technischen Features von einer Custom-App. Das heißt, es hat die besten Aspekte von diesen drei Formaten und ist deswegen halt eben super geeignet für im Marketing White Papers zu erstellen oder Infomaterial zu erstellen oder eben im Vertrieb durch Sales Enablement, die den Verkäufer optimal zu unterstützen als Verkaufsunterlage. Genau, da steht zum Beispiel eine Frage. Also ich glaube, bei eine Variante war, dass er das für einen Reifenhändler gemacht hat, ne? Dass ich sagen kann, hier, welche Marke will ich? Ich wüsste jetzt nicht, welche Marke ich will. Ich will halt einen Reifen, der an mein Auto passt, ne? Kann ich auch sagen, vielleicht Das war ein egal oder so. B2B-Slide-Funnel, also das ist jetzt nicht vergleichbar Ah, stimmt, mit das war eine einem, das B2B-Geschichte, ist, ne? wir machen eigentlich alles im B2B. Ja. Also das macht nur Okay. Sinn, wenn du Ja. wirklich Leads generieren willst für ein hochpreisiges Angebot im B2B-Segment, dann Ne. die Leads vorzuwerben mit einem Slide-Funnel oder eben die Leads abzuschließen im Vertrieb. Also Genau, B2C. das wollte ich jetzt gerade noch fragen. An welchem Punkt im Sales-Prozess kann man das wie einsetzen? Also ich kann sozusagen hier theoretisch einfach bei LinkedIn posten, hallo Leute, ne, wenn ihr grundsätzlich, ich sage jetzt mal, Druckertoner kauft, ich übertreibe jetzt mal, Druckertoner ist immer mein Lieblingsbeispiel. Dann guckt euch mal mein Slide-Funnel an und dann am Schluss erfahrt ihr, wie ich euch helfen kann. Als Ja, Beispiel. zum Beispiel ginge auch, ja. Ja. Ich führe dich einmal mal durch so eine klassische Pipeline durch, wo das dann einsetzbar ist, ja. Ja. Wenn du jetzt am Anfang stehst deiner Pipeline, du willst erstmal Interessenten generieren, du willst Leads generieren, dann brauchst du in der Regel einen Lead-Magneten oder irgendein Freebie oder ein White Paper, wo du erstmal Mehrwert mitgibst, den Kunden vorinformieren kannst und er dafür deine Kontaktdaten da lässt. Das ist schon mal der erste Use Case für einen Slide-Funnel. Da haben wir auch schon einige erfolgreiche Lead-Magneten mit Kunden umgesetzt und das funktioniert sehr, sehr gut, weil Also dieses die macht Interaktive ihr auch. danach, ja, Baut ihr auch die? wir machen jede Art Slide-Funnel, Oh, genau. okay. Und das fördert eben auch sehr das Engagement durch diese interaktive Art und dadurch sind die Leads halt eben heißer, wenn du ihnen einfach eine PDF rüberschickst mit irgendwelchen Texten, weil die wird meistens im Download-Ordner vernachlässigt oder maximal überflogen. Ne? Ich So. kenne gar niemanden, der das so macht, der die runterlädt und nicht liest. Also. Genau. Aus diesem Grund haben wir uns da auch die Lösung überlegt, dass das ein spannender Use Case wäre. So, und jetzt sagen wir mal, irgendwann durch den Lead-Magneten, durch Folgeanrufe etc., entscheidet sich mal so ein Interessent bei dir ins Erstgespräch zu gehen oder bei dir anzufangen, ja, mit dir mal einen Discovery Call zu machen, ja, oder wie man das heutzutage in verschiedenen Branchen nennt. Dann kannst du ihm natürlich auch einen Slide-Funnel vor dem Termin durchschicken. Du kannst den Slide-Funnel im Termin verwenden für gewisse Dinge. Du kannst den Slide-Funnel nach dem Termin nochmal als Zusammenfassung rausschicken. Also generell, während du mit Kunden sprichst. Gleichzeitig geht das natürlich aber auch auf Messen. Auf Messen kann man super Slide-Funnels einsetzen. Sie ersetzen teilweise Erklärvideos auf Webseiten, anstatt ein Video zu haben, was man sich anschauen muss, was linear ist. Hast du halt so eine Art Quiz-Slide-Funnel in dem Sinne, wo du dich durchklickst, wo ein Konzept schnell klar wird. Und dann hast du natürlich im klassischen Industrie- und Technologievertrieb oftmals Produktkataloge, wo wirklich ganze Produktportfolios klickbar, anklickbar sind, Preislisten, Datenblätter, all diese Dinge lassen sich super im Slide-Funnel-Format abbilden, dass die Informationen nur gezeigt werden, wenn sie wirklich gefragt sind und nicht einfach da sind und man muss sich durchwühlen und man muss das jetzt suchen, was einen interessiert oder dieses eine Argument finden, was man jetzt noch braucht, um die Entscheidung zu treffen, sondern dass man sich in wenigen Klicks genau dahin navigieren kann, wo man weiß, das brauche ich jetzt noch. Diese Frage habe ich noch Also nicht das gelöst. Frage-Antwort-Spiel zwischen der Salesperson und dem Kaufenden, das wird da sozusagen abgebildet und auch ja mit mehr Fokus, ne? Also dass dem nichts erzählt wird, was das hilft ja vielleicht auch den Sales-Leuten, die Ja, Kunden nicht mit Infos zuzuschütten, ne? Also das ist ja absolut, auch so ein absolut. Problem, was es gelegentlich gibt, Es gibt dass man dem Kunden Strukturen. Sachen erzählt, die der gar nicht wissen will, ne? Korrekt, ja, es gibt Struktur, es gibt Selbstvertrauen, es gibt einen gewissen roten Faden dadurch und das bekommt man halt auch sehr oft gespiegelt, dass der Verkauf danach einfach es auch einfacher hat, auch ganz einfach praktisch einfacher hat, weil vorher haben sie vielleicht 5 One-Pager, 8 Präsentationen, 40 PDFs und hier noch die Website und da noch der Konfigurator und da die Datenblätter und Zertifikate und hier ein Bilderordner. Und jetzt hast du halt alles in einem zentralen Sales-Asset und musst nur noch diesen einen Link mit dir rumschleppen, was halt auch ein großer Punkt ist, genau. Ja, und du kannst eigentlich auf allem präsentieren, ne? Also auf Genau. einem Tablet, Handy ist Ja. vielleicht ein bisschen klein, es sei denn, du Ja. schickst dem Kunden es parallel und sagst, schauen Sie mal, während wir Da jetzt kannst du reden. die Mobilversion zum Beispiel durchschicken, Ja, genau, ja. genau. Ja, genau. Das ist elegant. Wenn ihr jetzt einen neuen Kunden habt, also wir sagen, also B2B sollte es sein im Idealfall. Es sollten hochpreisigere Dinge sein oder ich sag mal bestimmte Dinge in Bulk, ne, wo einer sagt, okay, ich nehme dir immer 100 Reifen im Jahr ab oder 1000 oder wie auch immer. Also es sollte ein hochpreisigeres Gut sein, was da verkauft wird. Was sollte noch gegeben sein? Es ist in erster Linie natürlich am relevantesten für erklärungsbedürftige Angebote und Produkte oder eben Commodity-Produkte, wie zum Beispiel Reifen, die aber erklärungsbedürftige Benefits haben, wo der Nutzen trotzdem kommuniziert werden muss. Das heißt, entweder das Angebot oder der Nutzen deines Angebots oder beides muss erklärungsbedürftig sein und muss beim Kunden ankommen, damit der Kunde den nächsten Schritt geht und das ist aktuell dein Problem. Wenn das dein Problem ist, macht das Sinn. Und genau, deine Frage ist dann, wie wir vorgehen von A bis Z. Genau, also das kommt ein neuer Kunde, so sieht der aus, das haben wir jetzt definiert. Wenn der neu zu euch kommt, wie geht das los? Es geht los, dass nach dem Start er erstmal ein Onboarding-Formular von uns bekommt. Das füllt er aus. Das sind 30 Minuten, muss er kurz ausfüllen. Das sind einfach die groben Infos, die er zu seinem Unternehmen hat, Dinge, die ihm wichtig sind, Dinge, an die wir uns halten müssen, auch wenn es um CI-Sachen geht und so weiter. Also einfach kurzes, dass er am Start ist, dass wir ein paar grobe Vorinfos haben zu ihm. Mit den Infos aus dem Onboarding-Formular machen wir unsere Recherchephase. Die Recherchephase ist quasi eine Marktforschung, wo wir Produkt, Markt und Zielgruppe im Detail beleuchten. Teilweise auch natürlich mehrere Zielgruppen, wo wir genau feststellen, was ist positionierungstechnisch am Start, wo gliedert sich das Produkt ein, was für Sorgen hat überhaupt der Kunde, was für Probleme hat der Kunde, wie kommuniziert er das? Also wir arbeiten uns sehr tief ein, damit wir in der Lage sind, eben diese Kernessenz des Angebots oder des Nutzen auch auf den Punkt bringen zu können, damit ihr auch wissen könnt, wie ist überhaupt die Buyer Journey, gerade wenn es mehrere Zielgruppen sind bei mehreren Produkten. Wie ist dieser Ablauf? Ja? Wie ist der Sales-Prozess? Wie muss man das da eingliedern? Was muss im Kopf der Zielgruppe passieren, damit sie den nächsten Schritt gehen? Wenn wir diese Recherche gemacht haben, dann gibt es noch mal ein ganz kurzes Kickoff-Meeting, wo wir das einfach noch mal synchronisieren mit dem, was der Kunde weiß. Und dann gehen wir schon in die Outline-Phase, wo wir dann den Slide-Funnel durchplanen, wo wir dann quasi Folie für Folie durchstrukturieren, von wo kann man sich wohin klicken, was für Content steht auf jeder Slide, was wird visualisiert, was steht als Text drauf und wie ist eben diese Reise der Präsentation. Das ist wie so ein Baumdiagramm, dann kann man sich das vorstellen. Oder an alle Leute, die schon mal in so einem Website-Prozess waren, wie so ein Wireframe, bevor man die Website implementiert, quasi in trockenen Variante den Slide von einmal durchplanen. Und wenn diese Struktur, der Inhalt, das Konzept, das Outline steht und abgesegnet ist vom Kunden, dann gibt es einen kurzen Feedback-Loop mit einem Loom-Video einfach. Dann gehen wir ins Visuelle, ins Design, in die technische Umsetzung, ne, machen den Slide-Funnel fertig. Dann gibt es darauf einen Feedback-Loop, dann ist schon fertig. Dann geht man schon in den Launch-Termin. Was dann ganz cool ist, wir übergeben den Style-Funnel meistens nicht nur einfach und sagen viel Spaß, tschüss, viel Erfolg, sondern wir gehen dann tatsächlich auch noch hin und liefern Materialien mit, dass der intern dann angepasst werden kann und gepflegt werden kann, ohne dass man an uns gebunden ist und abhängig ist. Wir liefern Schulungen für Vertrieb oder Marketing, denen bestmöglich einzusetzen, die besten Ergebnisse rauszuholen, Master-Templates dazu, also viele coole Boni, dass man danach auch das Ding wirklich über Jahre verwenden kann und anpassen kann und das nicht einfach so ein einmaliges, eingefrorenes, totes Asset ist. So, wir müssen Und was ändern. Jetzt müssen wir wieder Henry anrufen. genau, so, dass das einfach nicht der Fall ist. Und dann eben nochmal drei Review-Termine nach dem Launch-Termin, wo man auch wirklich anschaut, okay, was ist denn jetzt das Feedback der Zielgruppe? Was ist das Feedback aus dem Marketing? Was ist das Feedback aus dem Vertrieb? Wie wurde es jetzt eingesetzt? Und hat das jetzt Ergebnisse gebracht? Hat das unsere KPIs merklich verbessert? Und meistens ist es so, aber meistens kann man trotzdem noch feintunen an gewissen Stellen und dann das Ganze noch besser machen. Und das übernehmen wir dann auch innerhalb des Angebots. Das ist so ein bisschen der Ablauf, der jetzt auch bewährt Kundenergebnisse bei uns gebracht hat, indem wir da so durchziehen. Genau, also und im Wesentlichen wird das pauschal abgerechnet, ne? Können Das ist wir ein da irgendwie sagen, wie viel Nullen Einmalpreis. das hat, Das ist natürlich unterschiedlich vom Umfang her. Ich sage immer, mittel- bis oberer vierstelliger Bereich sollte man schon rechnen mit so einem Projekt. Einfach weil es direkt am Point of Sale einfach auch einen großen Hebel hat und die strategische Arbeit einfach sehr wichtig ist, dass man sich das durchdenkt. Viele behandeln Vertriebsunterlagen oder Marketingmaterialien einfach nur als Infos. Es ist nicht einfach nur Infos, Oder sondern wir müssen es halt haben, ne? ja, genau. Wir brauchen halt irgendwas zum Rausschicken. Und das ist halt das Problem, dass das dann einfach nicht nur nicht funktioniert, sondern eventuell sogar dem Vertrieb eher im Weg steht oder eher sogar Deals verhindert. Wenn man das einmal mal sauber angeht, mal verkaufspsychologisch aufbaut und mal wirklich guckt, wie können wir da jetzt ein Asset erschaffen, was einen Effekt erzielt, einen positiven Effekt erzielt auf unseren Vertrieb, dann muss das halt ordentlich gemacht sein. Und dadurch, dass wir alles komplett individuell machen, keine Templates verwenden und keine Standardsachen machen, sind wir da, denke ich, auch in einem sehr fairen Rahmen für den Mehrwert, den wir da liefern. Genau. Ja, kleine Anekdote aus meinem Arbeitsleben zum Thema nicht passende Marketing Materialien. Ich war ja in der internen oder in der Kommunikation von einem IT-Security-Unternehmen, kleine Bude, 4, 5, 6 Leute. Und dann haben die so einen Flyer gestalten lassen und die Werbeagentur hat den halt gestaltet mit so Stockfotos von jungen, adretten Menschen, die lachend in Monitore blicken und so weiter, ne? Und die waren nicht gekleidet wie irgendjemand, der bei uns gearbeitet hat und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, Leute, das ist kompletter Schwachsinn, ja? Wenn ihr jemand, und die Idee war, diesen Flyer per Post zu verschicken, um Messetermine zu kriegen. Klar, in der Messe sind wir dann alle mit Anzug und Schlips damals noch rumgestanden, ja, auch als ITler. Aber sobald er das erste Mal hier das Gebäude betritt, wundert er sich, ne? Oder ich war auch mal in einer Werbeagentur und da hatten die Policy, so nach dem Motto, ja, morgen kommt mal ein Kunde rein, aber bitte zieht euch alle genau so an, wie ihr euch immer anzieht, weil wenn der Kunde mal überraschend reinkommt, dann merkt er, dass ihr euch letztes Mal verkleidet habt, ne? Also, Ja. und ich glaube, das ist wichtig, dass da eine gewisse Authentizität, dass das einfach auch zu dem Unternehmen passt, ne? Weil sonst geht da plötzlich eine Schere auf, sobald die erste Konfrontation mit dem realen Unternehmen dann passiert, ne? Jetzt haben wir geklärt, was es kostet. Jetzt können wir ja vielleicht mal ein paar, kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele sagen, was bringt's denn? Also das muss ja dann, so wie das jetzt so aufgebaut ist, sollte das ja dann schon einen Unterschied machen im Ergebnis. Absolut. Jeder Slide-Funnel, der aktuell im Einsatz ist und auch schon eine Zeit lang im Einsatz ist, wo man wirklich auch ein Ergebnis messen kann, hat auch mehrfach sechsstellige Umsätze oder mehr Umsätze bewirken können, Auftragsvolumen erbringen können. Also das hat schon immer einen realen Faktor auf das, was abgeschlossen wird, weil man natürlich sehr nah am Point of Sale sitzt, gerade wenn es ein Vertriebs-Slide-Funnel ist. Und selbst wenn es ein Marketing-Slide-Funnel ist, also ein Lead-Magnet-Slide-Funnel, beeinträchtigt es sehr stark die Lead-Qualität und die Wärme des Leads. Leads sind deutlich aufgewärmter, deutlich Also informierter beeinflusst meinst du, nicht und beeinträchtigt, ne? genau beeinflusst. Ja, habe ich Ja, beeinträchtigt genau. Ja, gesagt? du Ich hast meine, ich hatte beeinträchtigt nicht gesagt. Ich beeinflusst. dachte, das sollte nicht sein. Nee, also es Ja. beeinflusst positiv die Ja. Lead-Qualität, die Lead-Wärme und das ist halt eben das Ding. Also ich sage immer: Marketing-Slide-Funnels, Lead-Magnet-Slide-Funnels, White-Paper-Slide-Funnels. Mehr Leads, bessere Leads, heißere Leads und dann später im Vertrieb ist es mehr Abschlussvolumen, höhere Abschlussquote, kürzere Sales-Zyklen und einfach mehr Verständnis für den Nutzen und das Angebot und daraus resultieren mehr Umsatz. Jetzt kommt es mir also vor, also ich denke manchmal auch, ich mache einen Fehler, weil manchmal helfe ich Kunden und dann sind die glücklich, ne? Dann brauchen die mich nie wieder. Wie ist das bei euch? Weil im Idealfall sollte es ja auch so sein. Also wenn jetzt ein Unternehmen natürlich nur ein Produkt hat, dann oder eine Produktfamilie, dann ist irgendwie schade, der kommt nicht wieder, oder? Oder wie ist das? Also oder gibt es dann Fälle, wo der dann sagt, ich brauche das jetzt noch für eine andere Produktfamilie oder? Also in erster Linie, wenn unser Kunde so glücklich ist, dass er uns danach nicht mehr braucht, ist das für uns erstmal fein. Dann Ja. ist er nämlich, dann ist er nämlich glücklich und dann haben wir Ergebnisse und dann ist es erstmal eine gute Fallstudie für uns. Und Also wir sind er schon ist in im dem Sinne, Idealfall natürlich kann ein ich das? Weiterempfehler, ne? Das wäre dann cool. Genau, das auf jeden Fall auch. Ja. Das heißt, in der ersten Linie ist es bei uns natürlich vom Modell her schon Projektgeschäft, klar. Aber wir haben jetzt zum Beispiel einen unserer besten Kunden, macht jetzt 8 Slide-Funnels, also macht jetzt den 8. Slide-Funnel mit uns bald. Wir haben Leute, die haben auch 9 Slide-Funnels mit uns umgesetzt. Und das sind dann manchmal Slide-Funnels für bestimmte Use Cases, wo man dann tiefer reingeht, wo man dann nur innerhalb von einem Thema drin ist. Auf der anderen Seite aber auch dann ganz andere Use Cases. Also jetzt hat einer vielleicht einen Lead-Magneten-Slide-Funnel mit uns gemacht und hat jetzt viele aufgewärmte Leads, braucht jetzt aber vielleicht noch den Vertriebs-Slide-Funnel oder umgekehrt. Manche wollen dann auch noch einen Slide-Funnel für Recruiting oder Mitarbeiterschulung oder Messen speziell oder einen generellen Unternehmens-Slide-Funnel, den man so irgendwo auch mal in einem Wartezimmer laufen lassen kann. Solche Geschichten. Also meistens ergeben sich weitere Use Cases und in der Regel haben wir natürlich auch durch und dadurch, dass wir das alles in unserer eigenen Software bauen, da auch ein kleines Hosting immer mit drin, wo dann der Kunde natürlich auch monatlich eine kleine Hostinggebühr bezahlt im zweistelligen Bereich, also sehr, sehr entspannt für den Kunden, aber wo wir natürlich auch da nochmal einen kleinen planbaren Einkommensstream haben, wovon wir natürlich nicht reich werden, aber was zumindest unsere Fixkosten für die Wenn Instandhaltung das Hosting deckt. schon mal bezahlt ist, ne? Ich hatte eine Weile Genau. Ads irgendwo in meinen Blogs und so drin und die haben dann immer so ungefähr das bezahlt, was Hosting gekostet hat. Das war Ja. dann eigentlich auch immer ganz nett, ja. Also insofern ist das auch schon mal nicht schlecht. Also das ist dann beruhigend, ne? Dass der, messt ihr sowas wie Net Promoter Score oder so? Also fragt ihr sowas nach? So würden sie uns weiterempfehlen oder so? Ja, also im Prinzip kennt jeder von unseren Kunden natürlich auch andere Unternehmer. Und wir bekommen auch auf jeden Fall Weiterempfehlungen. Wir haben auch ein sehr cooles Empfehlungsprogramm. Den Net Promoter Score, den tracken wir jetzt nicht. Das ist bei uns relativ entspannt aktuell noch. Vielleicht beschäftigen wir uns mal damit irgendwann im Detail, aber Ja, das lohnt aktuell ist sich es dann bei so. vielen Kunden, ne? Wenn man Seminare Ja. gibt oder sowas, lohnt sich das eher, wenn immer gleich 30 Leute im Raum sitzen. Ja. Ja. Gut. Also, slidefunnel.com und den Henry anschreiben oder Henry Werner auf Henry mit LinkedIn. I Genau. auf LinkedIn suchen und sagt ihm schönen Gruß von mir. Weiß ich nicht, gibt's irgendein, können wir irgendein Angebot, Spezialdingsbums, irgendwas raushauen, wo dann die Leute, die jetzt vielleicht hier zugehört haben, weil irgendwie müssen wir ja die Leute belohnen, die jetzt noch da sind, ne? Das ist ja. Ja, Fällt dir absolut. da was ein? Sonst können wir es Also, auch nachliefern in der Beschreibung, entweder vom Video oder vom Podcast. im Prinzip, ich habe mir jetzt ad hoc nichts überlegt, deswegen würde ich da jetzt ad hoc auch nichts überstürzen. Ihr könnt Nein, euch das gerne ist. bei mir mal melden, wenn das jetzt für euch relevant ist. Wie gesagt, das irgendein Incentive, was ihr bekommt, in so einer Situation soll nicht der Grund sein, wieso ihr das macht. Ihr sollt das machen, wenn ihr wirklich denkt, Wenn's hey, passt, das ja. lohnt sich für mich. Ja. Da habe ich aktuell einen Bottleneck in meiner Außenkommunikation. Meine Vertriebsunterlagen sind komplett verstreut. Meine Kunden verstehen nicht schnell genug, was Sache ist. Sowas wird mir jetzt einfach helfen, da im Vertrieb nochmal effizienter zu werden. Wenn das der Na. Fall ist, dann könnt ihr euch gern bei mir melden. Die Angebote sind sowieso fair genug. Deswegen, passt das, denke ich, auch so. Das ist eigentlich immer das Beste, ne, wenn man sagen kann, nee, Rabatte gibt's keine, die sind alle schon eingebaut, ne? Die sind alle schon Ja. drin, ja. Ja, die braucht es gar nicht, weil der Nutzen einfach groß genug ist. Das kommt noch dazu, genau. Gut, Ja. Henry, vielen, vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank dir. Liebe Vielen Dank für die Leute, Zeit. lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit uns euch sein und denkt immer dran, focus the donut and not the hole. Bis dann, bye bye.